Die junge Magd aus den Gedichten von Georg Trakl, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die junge Magd, Ludwig von Ficker zugeeignet. 1. Oft am Brunnen, wenn es dämmert, sieht man sie verzaubert stehen, Wasser schöpfen, wenn es dämmert, Eimer auf- und niedergehen. In den Buchen Dohlen flattern, und sie gleichet einem Schatten, ihre gelben Haare flattern, und im Hofe schreien die Ratten. Und umschmeichelt von Verfalle senkt sie die entzündenen Lider, dürres Gras neigt im Verfalle sich zu ihren Füßen nieder. 2. Stille schafft sie in der Kammer, und der Hof liegt längst verödet, im Holunder vor der Kammer kläglich eine Amsel flötet. Silbern schaut ihr Bild im Spiegel, fremd sie an im Zwielichtscheine, und verdämmert fahl im Spiegel, und ihr graut vor seiner Reine. Traumhaft singt ein Knecht im Dunkel, und sie starrt von Schmerz geschüttelt, Röte träufelt durch das Dunkel, jäh am Tor der Südwind rüttelt. 3. Nächtens übern kalten Anger gaukelt sie in Fieberträumen, mürrisch greint der Wind im Anger, und der Mond lauscht aus den Bäumen. Balde rings die Sterne bleichen, und ermattet von Beschwerde, wächsern ihre Wangen bleichen, Fäulnis wittert aus der Erde. Traurig rauscht das Rohr im Tümpel, und sie friert in sich gekauert, fern ein Hahn kräht übern Tümpel, hart und grau der Morgen schauert. 4. In der Schmiede dröhnt der Hammer, und sie huscht am Tor vorüber, glührot schwingt der Knecht den Hammer, und sie schaut wie tot hinüber. Wie im Traum trifft sie ein Lachen, und sie taumelt in die Schmiede, scheu geduckt vor seinem Lachen, wie der Hammer hart und rüde. Hell versprühn im Raum die Funken, und mit hilfloser Gebärde hascht sie nach den wilden Funken, und sie stürzt betäubt zur Erde. 5. Schmächtig hingestreckt im Bette wacht sie auf voll süßem Bangen, und sie sieht ihr schmutzig Bette ganz von goldenem Licht verhangen. Die Reseden dort am Fenster und den bläulich hellen Himmel, manchmal trägt der Wind ans Fenster einer Glocke zag Gebimmel. Schatten gleiten übers Kissen, langsam schlägt die Mittagsstunde, und sie atmet schwer im Kissen, und ihr Mund gleicht einer Wunde. 6. Abends schweben blutige Linnen, Wolken über stummen Wäldern, die gehüllt in schwarze Linnen, Spatzen lärmen auf den Feldern. Und sie liegt ganz weiß im Dunkel, unterm Dach verhaucht ein Girren, wie Aas in Busch und Dunkel Fliegen ihren Mund umschwirren. Traumhaft klingt im braunen Weiler noch ein Klang von Tanz und Geigen, schwebt ihr Antlitz durch den Weiler, weht ihr Haar in kahlen Zweigen. Ende von Die junge Magd.